Das Problem ist, dass das Problem das Problem ist. Radio Kontrabande. Also, hola, hola. Ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Morgen, hier ist Niemandsland, hier ist Kontrabanda FM auf 91.4 Barcelona. Wir senden von 10 bis 12 Uhr, zwei Stunden jetzt, direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.kontrabanda.org. Ich hoffe, Sie zahlreich begrüßen zu können, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Niemandsland ist eine Sendung für Sie hier in Barcelona und für Menschen weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Der Ton macht die Musik. Der Ton macht die Musik. Wir bieten aktuelle Musik, wir bieten Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und hier und da auch ein bisschen Belehrung. Wir von Kontrabanda FM machen ein freies Radio. Wir sind ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, wir finanzieren uns selbst und wir bringen keinerlei Kommerz. Wir glauben, wir sind eine freie Stimme in einer immer weniger freien Welt. Herzlich willkommen. Unsere heutige Ausgabe von Niemandsland ist die Ausgabe vom 3. Juni 2017. Bienvenidas und bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Jo! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandsland! Stillstand bringt die Mob-Maschine zum Stillstand. Sabotage am Rand entspannt bringt die Mob-Maschine zum Stillstand. Lasst die Waage nur beschädigt durch, sabotieren wir ganz frech und ohne Furcht. Lasst die Waage nur beschädigt durch, sabotieren wir ganz frech und ohne Furcht. Sabotage an Meistern macht, Meister zahm und leise auch, wenn's dabei kracht. Sabotage an Meistern macht, Meister zahm und leise auch, wenn's dabei kracht. Sabotage ist unsere List gegen diese Produktion, die uns zerfrisst. Sabotage ist unsere List gegen diese Produktion, die uns zerfrisst. Sabotieren wir ungeniert die Unternehmer und deren Profitgier. Sabotieren wir ungeniert die Unternehmer und deren Profitgier. Sabotage an Band entspannt bringt die Mordmaschine zum Stillstand. Politische Kultur und Zeitgeist. Lumpenproletariat der High Society. Trump und die etwas andere America First Kultur. Von Werner Rügemer. Ob die Trump-Administration sich gegenüber den bisher herrschenden Kapitalfraktionen und deren Hilfstruppen bei der New York Times und den Geheimdiensten behaupten kann, ist noch ungewiss. Aber angesichts des diskreditierten westlichen Kapitalismus zwischen New York, Brüssel, Berlin, Paris, Rom, Tel Aviv, Jerusalem und Seoul sind beide Lager geeint in dem Vorhaben, den demagogisch so heftig wie selten zuvor umworbenen, hart arbeitenden Menschen so gut wie möglich niederzuhalten. Das politische Establishment der USA ist in der Bevölkerung so verhasst wie seit der Weltwirtschaftskrise 1929 nicht mehr. Die beiden Parteien, die sich gefühlt seit Ewigkeiten alternativlos in der Regierung ablösen, die Demokraten und die Republikaner, sind korrupt bis auf die Knochen. Sie sind gekauft. Sie röcheln scheinbar selbstbewusst im sanften Würgegriff des großen Geldes. Die Abgeordneten in Senat und Repräsentantenhaus und in den Parlamenten der 50 Bundesstaaten werden laufend von nationalen und regionalen Banken und Unternehmen und Zehntausenden Lobbyisten bedrängt und bespendet. Working Poor. Schon seit den 1950er Jahren ermöglichten die sich abwechselnden Regierungen der Demokraten und Republikaner ihren ungewählten Finanziers der Wall Street und des Big Business, der Öl-, Bergwerks-, Agrar-, Technologie- und Pharmaindustrie schrittweise wieder die wachsende Selbstbereicherung. Diese war nach der von ihnen verursachten profitablen Weltwirtschaftskrise und der damit verbundenen Diskreditierung der in den 1920er Jahren regierenden Republikaner stark eingedämmt worden. Mit dem Reformprogramm New Deal des Demokraten Franklin Roosevelt wurden die Gewerkschaften erst aufgewertet, ein Mindestlohn eingeführt und die Reichen besteuert. Für US-Verhältnisse fast eine Revolution. Aber sofort nach dem Zweiten Weltkrieg begann schrittweise der Abbau des New Deal. Mit dem Taft-Hartley-Gesetz von 1947 wurde den Einzelstaaten erlaubt, von Bundesgesetzen abzuweichen und durch eigene Maßnahmen die Gewerkschaften zu schwächen. Sie wurden rechtlich wie finanziell stranguliert. Die Löhne wurden gesenkt und es entstanden, zunächst vorwiegend in den Südstaaten, Niedriglohnzonen. So breitete sich schon seit den 1960er Jahren nachhaltig, flächendeckend und sich stetig erweiternd eine Erscheinung aus, die seither als Working Poor bezeichnet wird. Gleichzeitig wurden die Steuern auf Gewinne und Vermögen immer weiter gesenkt. Den Konzernen wurden zusätzliche, legale Steuerfluchten eröffnet. Die Mittelklassen aber verarmen schrittweise seit 3 Jahrzehnten. Nur noch etwa 5% der Bevölkerung profitieren während der Amtszeit von Barack Obama von der Regierungspolitik. Gated Communities, das heißt schwer bewachte Wohnviertel der Reichen, sind umgeben von Dritte-Welt-Slums. We'll be right back. rücksichtslose Krisengewinnler. Trump versprach den Arbeitern in seinem Wahlkampf neue Arbeitsplätze und höhere Löhne. Gerade in den Bundesstaaten, in denen Gouverneure seiner eigenen Partei, der Republikaner, die Rechte der Gewerkschaften eingeschränkt und die Gehälter im öffentlichen Dienst gesenkt hatten. Washington blühte, aber das Volk bekam nichts vom Reichtum ab, erzählte er in seiner Antrittsrede als neu gewählter Präsident. Blanke Demagogie. Wo die Landschaften wirklich blühten und die Leute reicher wurden, wie Trump selbst, etwa in New York, Houston, Chicago, Seattle und Silicon Valley, das erwähnte Trump nicht. Aber er ist ein anderer Typ als die bisherigen US-Präsidenten seit dem Zweiten Weltkrieg. Er wurde nicht von der Wall Street gesponsert, war kein Karrierist aus den verhassten Regierungsparteien, sondern ist ein Seiteneinsteiger aus dem Lumpenproletariat der High Society. Das sind die ungehobelten Milliardärsemporkömmlinge der ersten, zweiten und dritten Generation. Nicht die Chefs von Ölweltkonzernen, sondern aufsteigende Fracking-Unternehmer. Nicht die Wall Street Banker, sondern die Hedgefonds-Spekulanten, die mit der Finanzkrise reich wurden. Immobilienkönige von New York und anderen Großstädten und die räuberischen Verwerter, Private Equity Investoren von kriselnden Mittelstandsfirmen. Rücksichtslose Krisengewinnler auf dem Sprung. Die ganz große wirtschaftliche, politische und ideologische Krise der absterbenden Supermacht für sich zu nutzen. Hauptsache ultrarechts und prokapitalistisch. Jüdische Aktivisten in den USA vermuten, dass Trumps Wahl weiße Männer mit Vorherrschaftsgelüsten zu antisemitischen Ausbrüchen animiert hat. Jüdische Gemeinden und Schulen in 15 US-Bundesstaaten erhielten Drohungen. Trump hat im Wahlkampf auf Twitter Hillary Clinton als korrupte Wall Street-Politikerin mit Davidstern abgebildet. Gleichzeitig gab es bisher wohl keinen US-Präsidenten, der so unverblümt die israelische Regierung unterstützt und so viele persönliche und politische Verbindungen zu israelischen Fundamentalisten unterhält. Seine weitaus größten Wahlkampfspenden bekam er von Sheldon Adelson, dem traditionellen Großsponsor der Republikanischen Partei, Eigentümer von Casinos und Kreuzfahrtschiffen und Bürger der USA wie Israels. Der erste ausländische Politiker, den Trump kontaktierte, war Israels Premierminister. Netanyahu erzählte der Weltöffentlichkeit dann bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Washington freudestrahlend, dass er mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner schon seit dessen Kindesalter familiär freundschaftlich verbunden sei. Kushner, reicher Immobilieninvestor, ist Zionist und unterstützt jüdische Siedler in der Westbank. Trump gilt als weißer Rassist, will Latinos über die Grenze nach Mexiko abschieben. Bürgern islamischer Staaten will er die Einreise verbieten. Andererseits unterhält er, wie sein Vorgänger, beste Beziehungen zum wichtigsten Finanzier des islamischen Terrors, dem islamisch regierten Saudi-Arabien. Und zum Arbeitsminister nominierte Trump Alexander Acosta, einen hochrangigen Juristen mit hispanischen Wurzeln, der nicht nur für die Rechte der Minderheit eintritt, der er entstammt, sondern auch für die Rechte von Muslimen. Acosta war unter Präsident George W. Bush stellvertretender Justizminister und ließ zu, dass die Abteilung für Bürgerrechte mit Bürgerrechtsgegnern umbesetzt wurde. Jetzt engagiert er sich im Ethics and Public Policy Center auch noch für jüdisch-christliche Grundwerte, so wie Trumps Chefstratege Steve Bannon. In der Projektionsfigur Trump sind alle Religionen und Weltanschauungen miteinander vereinbar. Sie müssen nur ultrarechts und prokapitalistisch sein. Trump gilt als Antifeminist und als Gegner der neoliberalen Ersatzreligion LGBT, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender verurteilt. Das sind die sexuellen Freiheitsrechte, die zuerst in den liberalen Milieus der kritischen Intellektuellen, Leitmedien wie New York Times und in der Demokratischen Partei der Linie Clinton-Obama propagiert wurden. Mit der guten Sache des Kampfes gegen die Diskriminierung sexueller Minderheiten lassen sich vorzüglich soziale und Arbeitsrechte aushebeln. Die LGBT-Community machte Wahlkampf für Hillary Clinton. Aber die schwule, lesbische und transsexuelle Unternehmerlobby Go Proud, werde stolz, die sich für Gewinnsteuersenkungen, für freie Schulwahl, das heißt auch für private und christliche Schulen und für Staatsabbau einsetzt, organisierte 2016 die Kampagne LGBT for Trump. Bigotterie. Zu der Bigotterie, die in der US-amerikanischen Gesellschaft vorherrscht, gehört das Christentum. Zumindest dessen reaktionärste Strömung, die die Gewalttätigkeiten des Alten Testaments als Legitimationsideologie heranzieht. Im Milieu der Christian Right hat Trump so manchem Schläfer neues Leben eingehaucht, gewollt oder vielleicht ganz ungewollt. Hat er selbst mit dem Glauben und der rigiden christlichen Moral wenig am Hut, gehören evangelikale, fundamentale Christen zu seinen wichtigsten Wählergruppen. Seine Erziehungsministerin Betsy DeVos aus dem gleichnamigen Milliardärsclan finanziert über mehrere Stiftungen private christliche Schulen und will die freie Schulwahl mit staatlichen Gutscheinen fördern. Dabei spielt nicht die Religion die entscheidende Rolle, sondern dass die Träger dieser Schulen Unternehmer sind, die nach DeVos und Trumps Willen mit Geldern des Staates alimentiert werden, dessen auch nur geringste Einmischung sie gewöhnlich als Vorstufe zum Kommunismus verteufeln. Trump setzt auf Twitter. Die liberal-imperialistische Medienfront von New York Times und CNN schäumt und wird offener als bisher von Geheimdiensten munitioniert. Twitter ermöglicht aber nicht die bessere, sondern kombiniert mit Breitbart und Cambridge Analytica nur eine andere Version von America First. Vor allem ist der Machtkampf offenbar weniger erbittert, als er scheint. Mit den Wahlkampfgegnern von der Wall Street jedenfalls hat Trump sich längst ausgesöhnt. Noch nie saßen so viele Goldman Sachs-Leute in einer US-Regierung. Gestern sollte der als mächtigster Mann der Wall Street gehandelte BlackRock-Chef Larry Fink noch Hillary Clintons Finanzminister werden, heute gehört er bereits zu Trumps Beraterkreis. Trotz der kulturellen Unterschiede, wenn's um America First geht, ist man sich im Kern einig. Das Kapital nimmt das politische Personal, das es kriegen kann. Sie hörten Lumpenproletariat der High Society, Trump und die etwas andere America First Kultur von Werner Rügemer. Werner Rügemer ist Autor von Bis diese Freiheit die Welt erleuchtet, transatlantische Sittenbilder aus Politik und Wirtschaft, Kultur und Religion. Der Artikel ist erschienen in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe zweites Quartal 2017. Hörbearbeitung Niemandsland Radio Art 2017. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack von Lehmann, Müller, Meyer. Die haben mich vollgestopft für ihre spätere Sicherheit. Doch mein Boss und sein Tross saßen auf dem hohen Ross. Und das Ross, das fraß euer schönes Moos. Da hat der Gerling sich vergaloppiert. Doch das macht ihm nicht, denn der hat sich saniert. Da hat der Gerling sich vergaloppiert. Doch das macht ihm nicht, denn ihr seid's nie verliert. Das ist der herrschte Blues, das ist der herrschte Blues. Man öffnet den Tresor, und was kommt da vor? Der pleite Geier mit dem Herzen ist voll Eier und den Kopf voller Mus und den Schnabel voller Schmus. Da singt er seinen herrschte Blues. Für die man herrschte Blues. Oberstadtdirektor Mohlen steckte 200 Millionen Steuergelder im Tresor. Und was kommt da jetzt hervor? Na was denn mal, hä? Der pleite Geier mit dem Ganzen ist voll Eier und den Kopf voller Moos und den Schnabel voller Schmus. Und dann singt er seine herrschte Blues. Für die war der Stadt Blues. Eine Versicherung fürs Leben hat der Gerling uns gegeben. Und die war teuer. Jawohl. Und die lautet: In die Röhre gucken alle, die wo Gerling hoch erheben. Gerling und den ganzen Schweineverein. Eines haben wir nicht bedacht, dass wir haben die wahre Macht. Denn ohne uns wäre doch der Gerling noch viel weniger als ein Sperling. Unsere Steuer, unsere Löhne, er klaut sie zuhauf und die Bullen passen auf. Unsere Steuern, unsere Löhne, er klaut sie zuhauf und sein Freund und Helfer, der passt auf. Das ist der herrschte Blues, das ist der herrschte Blues. Man öffnet den Tresor und was kommt da vor? Der pleite Geier mit dem ganzen Nest voll Eier und die Kopf voller Mus und die Stabe voller Schmutz. Doch es kommt mal die Zeit und sie ist nicht mehr weit, wo der pleite Geier ausgebrütet hat sein Nest voll Eier. Nix holen. Und dann werden wir endlich mal die Richtigen versohlen. Nee, wir werden uns nicht genieren, denn dann haben wir nichts mehr zu verlieren. Der pleite Geier, der singt ein schönes Totenlied. Das Gerlings Totenlied. Der pleite Geier, der singt ein schönes Totenlied. Das Gerlings Berlings Totenlied. Das ist der herrschte Blues, das ist der herrschte Blues. Man öffne den Tresor. Was kommt da vor? Der pleite Geier mit dem ganzen Licht voll Eier und dem Kopf voller Mus und dem Stabe voller Schmus. Und dann singt er seinen Herrschterblues. Wir sollten uns nicht schämen, Wahrheiten anzuerkennen und sie aufzunehmen, von welcher Quelle sie auch kommt. Auch wenn sie von früheren Generationen und fremden Völkern zu uns gebracht wird. Jakub ibn Ishaq al-Kindi, arabischer Philosoph, der lebte um 800 und starb 873. Thank you. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 35. Teil. Edwin Gemühl. In der veränderten Stadt. No pasarán. Pasaremos. Mai 1937. Morgen läuft mein Permiso ab, meine Aufenthaltserlaubnis. In Barcelona scheint etwas nicht zu stimmen. 3. Mai, nachmittags, 4 Uhr. Wir sitzen in der Suppenschmiede am Plaza Universitaria. Ein Genosse kommt herein und meldet, am Plaza Catalunya seien bewaffnete Polizei und Anarchisten zusammengestoßen. Wir gehen sofort hin. Am Platz wimmelt es von Menschen. Um das Telefongebäude steht ein Kreis Guardia de Asalto. Unter dem Eingang stehen Patrullas de Control. Was ist los? Das Telefongebäude wird von der Polizei besetzt. Wir werden aufgefordert, zurückzugehen. Ich gehe langsam gegen die Rambla. Plötzlich Schüsse. In ungeheurer Erregung rennen die Leute durch die Rambla in die Seitenstraßen. In weniger als einer Minute ist sie menschenleer. Eine wilde Schießerei ist im Gang. Wer schießt gegen wen? Kein Tram, kein Autobus, keine Metro fährt mehr. Ich gehe langsam die Rambla hinunter, treffe Kameraden. Ein Maschinengewehr ballert in der Nähe. Wir gehen weiter. Wir gehen zu einem Freund. Dort schlafen wir auf dem Fußboden. An der Rambla, ungefähr in der Mitte, steht an der Ecke ein Maschinengewehr. Barrikaden entstehen, Handgranaten platzen. Die Stadt aber ist in den Händen der Anarchisten. Es kommt kein Befehl, weder zum Aufhören noch zum Angreifen. Im Hotel Cinza gibt es morgens Kaffee. 4. Mai. Wie hat sich die Stadt verändert? Wie tot liegt sie da? Aber überall knallen Schüsse. Wohin wird das führen? Ich gehe ins Emigrantenheim, werde einige Male angehalten und nach Waffen durchsucht. Einmal von der Guardia und dreimal von bewaffneten Arbeitern. Wo ich durchgehe, am Plaza Universitaria, am Paseo de Gracia, an der Diagonal, am Montaner, überall Barrikaden. Die Sanitätsautos sind das einzige Verkehrsmittel. Am Abend gehe ich wieder in die Stadt. Kein einziges Licht brennt an der Rambla. Essen gibt es nirgends. Immer noch wird geschossen, sogar mit Artillerie. Im Hafen liegen spanische Kriegsschiffe und außerhalb des Hafens französische und englische Schiffe. Die Soli, Solidaridad Obrera, mahnt zur Ruhe und zur Rückkehr zur Arbeit. Die CNT-Sender befehlen Wiederaufnahme der Arbeit. Ich gehe abends im Barrio Chino in ein Hotel. Es ist ausgeschlossen zu schlafen. Die Wanzen kommen trotz Licht scharenweise. Ich hätte nie geglaubt, dass es so viele Wanzen gibt. In der Straße wird wieder geschossen. Fünfter Mai. Heute war alles ziemlich ruhig. Die Guardia de Asalto, der größten Kaserne, soll sich ergeben haben. 400 Mann, nachdem die Artillerie einige Schüsse abgegeben hatte. An der Rambla lagen einige Tote. Einen, der 4 verschiedene Parteiausweise hatte und mit einem Paket Handgranaten angetroffen wurde, stellten die Arbeiter bei der mittleren Metrostation in die Ecke und erschossen ihn von hinten. Von den Dächern an der Rambla wurde noch geschossen, teilweise mit Explosivmunition. Einmal schlugen einige Schüsse über meinem Kopf ein, so dass Splitter von der Mauer mir ins Gesicht spritzten. Ich verzog mich um die Ecke. Ich schlafe im Emigrantenheim. 6. Mai. Alles ist ruhig. Die Soli schreibt, wer die Arbeit nicht aufnehme, sei als Faschist zu betrachten. 7. Mai. Mittags. Die Trams fahren wieder. Die Rambla ist voller Leute. Auch die Blumenstände stehen wieder. Viele Kränze werden geflochten. Wir gehen zur Beerdigung von Francisco Furrer, einem feinen Genossen, der in unserer Kompanie an der Front gewesen und bei Santa Quiteria verletzt worden war. Er wurde von der Guardia de Asalto erschossen, weil er als Milizionär sich weigerte, die Pistole abzugeben. Ich hatte Gelegenheit, im Hospital in die Leichenhalle zu schauen. Es stank furchtbar, und die ganze große Halle lag voll von Toten, aneinandergeschichtet wie Sardinen. Wie viele Tote wird diese Revolution noch kosten? Wir gelangen mit dem Leichenwagen bis zum Friedhof. Einmal fuhren 18 Leichenwagen an uns vorbei, im vollen Trab, ohne einen Trauerzug. Namenlose Opfer der Revolution. Ich verlas einen Text von Edwin Gemühr. Der wurde 1907 in Wesen im Kanton St. Gallen in der Schweiz geboren. Er war Fabrikarbeiter, Bote, später Gemüsehändler. Im Dezember 1936 ging er nach Spanien. Er gehörte der Grupo Internacional, der Kolonne Durruti, an, die an der Aragon-Front eingesetzt war. Nach Auflösung der Einheit im August 1937 ging er nach Marseille. Er arbeitete als Seemann auf einem französischen Frachter. Anfang 1938 kehrte er in die Schweiz zurück. Von einem Zürcher Divisionsgericht wurde er wegen unerlaubten Eintritts in fremden Militärdienst zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt. Edwin Gemühr starb 1956 in Zürich. Der Text »In der veränderten Stadt« von 1937 stammt aus Gemührs Tagebuch, das im Schweizerischen Bundesarchiv aufbewahrt wird. Ich habe diesen Text zitiert nach dem Buch »Soweit uns Spaniens Hoffnung trug«, Erzählungen und Berichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg, herausgegeben von Erich Hackel. Rotpunkt Verlag, Zürich. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 35. Teil, eine Niemandsland-Radioproduktion 2017. Pasaremos. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Kurz nach 10:30 hier im Zentrum von Barcelona, hier im Niemandsland-Studio bzw. Kontrabanda FM-Studio. An Bord auch Werner. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Ereignisreiche Woche, wieder mal das Übliche. Die Gemeinheiten aus Amiland von Trump, neue Terroranschläge, neue Terrorgefahr und neuer Wahnsinn allüberall auf diesem immer mehr zum Irrenhaus werdenden Planeten. Ich bin vorhin über die Plaza San Jaume gegangen, wo das Rathaus liegt, und da habe ich mich wie immer sehr gefreut, wenn ich auf die Rathausfassade blicke. Da hängt ein Riesentransparent wieder vor dem Fenster der Bürgermeisterin, da steht The Planet First. Also nicht America First, wie Trump so schön behauptet, sondern The Planet First. Der Planet ist zuerst, ist das Wichtigste. Das heißt, dieser Knirschbackenknabe, der kriegt von allen Seiten zumindest die passenden Antworten. Und das ist immerhin etwas. Was hast du heute mitgebracht an Themen? Ja, zu diesem Thema da, Klimaschutzausstieg der USA, habe ich weiter nichts. Wenn du was hast, gerne. Und aber eine andere kleine Anekdote über Donald Trump. In der Nacht von Mittwoch auf Dienstag war das. Und da hat er dann seine allabendliche Tätigkeit wieder ausgeübt, kurz vorm Schlafengehen. Getwittert. Ne? Und dann schickt er einen Twitter los, das heißt also ungefähr, trotz der permanenten negativen Presse, Kopf, Fefe. Ja, Und dann blieb das so stehen, das ist ein Wort, das nicht existiert, das niemand kennt in keiner Sprache. Und dann hat er das aber nicht wieder gelöscht, es war also irgendwie ein Fauxpas, und, sondern das war dann mehrere Stunden da zu lesen. Und dann ging ein Sturm los, überall in Twitter, Facebook, Instagram, und alle haben sich gefragt, was das soll und so weiter. Und also Hunderttausende von Reaktionen. Ne? Und dann am Morgen, wenn er aufwacht, was ist sein erstes Ding? Er greift wieder zur Tastatur, und dann hat er irgendwie versucht, das noch zu reparieren, und hat dann ein weiteres Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, wer ist in der Lage, den Sinn von Koffete zu entschlüsseln? Ja, schlau, ne? Also jedenfalls kann man das auch positiv sehen. Er muss nicht besoffen gewesen sein, das könnte ja auch sein. Aber wenn ja, heißt es ja doch, dass er vielleicht nur ein Mensch ist wie du und ich. Wir trinken doch alle mal eine über den Durst. Über die geistigen Fähigkeiten dieses feinen Herrn haben wir uns ja nun schon sehr ausführlich ausgelassen. Da braucht man wahrscheinlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Da sind sich ungefähr 80% der Erdbewohner einig. Die Zwangsjacke und das Irrenhaus und eine Gummizelle und irgendein rotes Telefon aus Gummi mit einem gefakten Kabel in die Wand wäre wahrscheinlich das Beste für diesen Mann. Ja, zu Trump habe ich nichts mehr im Moment, aber ich will mich noch entschuldigen, dass ich vorher so ganz kurz angebunden und trocken gesagt habe, guten Morgen und sonst nichts. Du hast ja letzte Woche ausdrücklich nochmal Renate und Luis begrüßt, und vielleicht sollten wir das heute auch nochmal machen. Es ist zwar immer ein bisschen problematisch, Leute zu grüßen, ne? Weil du kannst ja nicht alle grüßen, und die nicht genannten, also Bammel, Gerli, Arnim, Ursula, Atze, Helga, Manel und alle anderen, an die ich erst nachher wieder denke, wenn die Sendung vorbei ist, wir haben euch nicht vergessen. Die Frage, die die Weltbevölkerung sich im Moment stellt: Was hat Trump getan und wie geht es weiter? Wir sind natürlich auf der Seite der Planet Erde First Leute. Aber was bedeutet der Ausstieg der USA aus dem Abkommen? Wird neu verhandelt? Was hat Trump getan? US-Präsident Donald Trump hat erklärt, sein Land aus dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz zurückzuziehen. Gleichzeitig kündigte er an, das Abkommen neu zu verhandeln, um zu sehen, ob es für die USA einen besseren Deal gäbe. Was war nochmal das Pariser Abkommen? Am 12. Dezember 2015 haben 195 Staaten in Paris beschlossen, die Erwärmung der Erde dürfe bis 2102 Grad Celsius nicht überschreiten. Sie solle lieber bei 1,5 Grad stoppen. Achtung, auch das ist noch viel zu viel, aber immerhin hat man sich darauf geeinigt. Dafür müssen die CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Öl, Gas und aus der Waldzerstörung zwischen 2050 und 2100 praktisch aufhören. Arme Staaten bekommen ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für Energiewende und Anpassung an den Klimawandel. Alle Staaten verpflichten sich, Klimapläne vorzulegen, um ihre Anstrengungen zu zeigen. Was in den Klimaplänen steht, ist freiwillig. Alle paar Jahre präsentieren die Staaten ihre Bilanz. Über Details des Abkommens wie Zeitrahmen, Transparenzregeln und Berechnungsgrundlagen wird bis 2020 beraten. Die Frage nun, wird das Abkommen jetzt neu verhandelt? Alle anderen Staaten haben erklärt, es werde keine neuen Verhandlungen geben. Naja, mal sehen. Gab es das schon mal? Jawohl. Die USA sind unter Präsident George W. Bush 2001 schon einmal aus einem Klimaabkommen ausgestiegen. Sie fühlten sich nicht mehr an die Verpflichtung des Kyoto-Protokolls von 1997 gebunden. Was folgte, waren zwei Verhandlungsstränge in den UN-Klimakonferenzen. Einer mit den USA, einer ohne sie. Verhandler erinnern sich daran mit Grausen. Wie geht der Ausstieg vor sich? Bisher gibt es nur Trumps Erklärung. Die USA müssen den Exit beim UN-Klimasekretariat anmelden. Der Ausstieg wird gültig 3 Jahre nach dem Inkrafttreten des Abkommens, also am 4. November 2019. Dann gilt 1 Jahr Übergangsfrist. Raus sind die USA also am 5. November 2020 und dann sind USA-Präsidentschaftswahlen. Darauf hoffen nun alle. Und dann fragen wir, kann eine neue Präsidentin dann wieder einsteigen? Die Tür ist jederzeit offen, heißt es von der UNO. Auch die anderen Staaten würden sich wohl freuen. Hätte es noch schlimmer kommen können? Durchaus. Trump hätte auch die Grundlage des gesamten Prozesses kündigen können. Die UN-Klimarahmenkonvention von 1992. Das wäre schneller gegangen, hätte nur ein paar Jahre gebraucht. Und ein Wiedereintritt wäre dann sehr unwahrscheinlich. Warum hat er das nicht getan? Das ist unklar. Vielleicht war ihm das ein zu starkes Symbol. Oder es hätte vor Gericht landen können. Und so bleiben die USA zumindest in den nächsten 4 Jahren am Verhandlungstisch, wenn die Regeln gemacht werden. Das wollte Außenminister Rex Tillerson so. Ich verweise hier auf einen langen und sehr informativen Artikel, der gestern in der Taz stand, in der Taz vom 2. Juni 2017, über das Pariser Klimaabkommen und die USA und weitere Implikationen. Ja, also in einer langen Reihe von Klimagipfeln, Kopenhagen, Kyoto, war dann das letzte jetzt da in Paris und wer das für die USA unterzeichnet hat, war Obama, ja, da ganz klar, die USA unter Obama machen mit. Jetzt haben wir diesen Trump da, diesen Schwachkopf, und der stellt jetzt fest, ja, das Abkommen, so wie es ist, das schädigt die USA. Das ist ungerecht. Also der hat die Fresse zu sagen, das ist ungerecht für die USA. Ja. Also wenn der Klimawandel für jemand ungerecht ist, dann ist es für die sogenannten Entwicklungsländer, die sogenannte dritte Welt, ja, wo Bangladesch zum Beispiel, der Meeresspiegel steigt und das Land wird immer kleiner und kleiner. Dann Dürre, ne, im Sahel zum Beispiel, ja, alles das nimmt ungeheuer zu. Seit es gemessen wird, die Temperaturen Anfang vom 19. Jahrhundert, glaube ich, Ende, glaube ich, 19. Jahrhunderts, wird dann auch die Sommertemperatur gemessen. Ja. Und jetzt die 10 heißesten Sommer seit jemals, 6 davon waren in den letzten 10 Jahren. Ja. Und unter diesen Umständen, ja, Trump gefällt es nicht, ich gehe da raus, mal den Leuten wieder sagen, wo es lang geht, wer hier das Sagen hat. Es gibt hier 2 Kräfte, die auch innerhalb des US-Kapitals miteinander ringen. Da sind einmal Großkonzerne wie Chevron und ExxonMobil, die Ölkonzerne, die sind alle für das Pariser Abkommen. Weil Klimaschutz nämlich das größte Geschäft der Menschheitsgeschichte sein kann und immer mehr daran glauben. Trump denkt in Kategorien des 20. Jahrhunderts. Man buddelt Kohle aus und verbrennt sie für Strom. Die Zukunft dagegen ist herrlich komplex. Solarenergie, Windräder, Elektroautos, Heizungen, alles ist verbunden und gekoppelt. Das geht nur mit jeder Menge künstlicher Intelligenz. Ein Riesending also für die IT-Konzerne. Und die Konzerne denken natürlich kurzfristig. Klimaschutz heißt kurzfristig, dass die Kohle kaputt geht. Das passiert in den USA bereits. Kohle wird zumindest in den USA durch billiges, weniger klimaschädliches Gas ersetzt. Gut für Exxon. Die Autoindustrie wiederum investiert bereits Milliarden in Elektroautos. Ein Geschäft, das nur Sinn macht, wenn Klimaschutz kommt. Und die Banken, die hassen eigentlich das politische Hin und Her. Ob es ein Solarpark ist, der Profit abwirft, ein Kohlekraftwerk, ein Elektroauto oder ein Dieselsuff, ist Banken und Investoren pieps egal. Und jetzt wird's interessant. Donald Trump ist böse, der Rest ist gut. Also das Trump-Kapital ist böse, das andere Kapital ist gut, das gute Kapital. Mit so einer einfachen Rechnung können Großkonzerne mittlerweile ihr Image aufpolieren. die fröhlich die Welt verpesten, natürlich diese Großkonzerne. Eigentlich sind wir alle ein bisschen Trump. Sein Kernargument ist, dass Umweltschutz Arbeitsplätze kostet. Da hatten wir gerade drüber gesprochen. Das sagen in Europa auch viele. Korrekt müsste man sagen, der Umbau zu einer grünen Wirtschaft vernichtet Jobs und Werte wie Kohlekraftwerke und Dieselautos, schafft aber neue Jobs und Werte wie Windparks, effiziente Maschinen und mit etwas Glück schwebende Skateboards. Kann man also mit diesen Brettern schwebend durch die Straßen gleiten. Ich habe mir letztens im Internet eins angesehen, die funktionieren wie so kleine Hovercrafts. Also Trump macht jetzt gnadenlos Politik für die Jobs und Werte, die auf der Verliererseite stehen im Moment. Allerdings hat die EU schon immer sehr großzügig die Schwerindustrie, etwa Stahlwerke, fast komplett von Klimaschutzauflagen befreit. Also Heuchel, Heuchel, das tolle Europa, so schön grün. Es geht also um einen grünen Kapitalismus. Wird er kommen? Und warum? Weil sonst Jobs dahin abwandern, wo es weniger Klimaschutz gibt. Das ist nämlich ein Argument der Industrie. Die sagen, ja, wir gehen nach Asien, wir produzieren da, weil hier kann man ja kaum noch produzieren. Da gibt es so viel Klimaauflagen, da müssen wir Filter einbauen und Luftfilter. Und die Mitarbeiter müssen alle Schutzanzüge tragen. Da gehen wir lieber nach Indochina. Da machen die das mit nackten Händen, packen die da in die Chemiekacke und atmen das Zeug auch schön ein. Klingt zynisch, aber ist leider so. Daraus soll ein grüner Kapitalismus entstehen, in dem der profitiert, der Klimaschutz betreibt. Das ist die Idee des Pariser Klimaschutzabkommens. Im Prinzip sagt nun der Rest der Welt, wir haben diesen Kipppunkt bereits überschritten. Das alte Geschäft, also das alte schmutzige Geschäft, ist nicht mehr profitabel. Erhebt Europa jetzt CO2-Zölle gegen die USA? Ist ja auch eine Frage. Sicher nicht. Aber ein weltweiter Preis für CO wäre die wirksamste Klimaschutzmaßnahme. Es gibt den bereits in der EU, in wenigen US-Bundesstaaten und Kanada, in China ab 2018. Bisher werden 60% der weltweiten Emissionen überhaupt nicht besteuert. Und selbst in den USA fordern Republikaner inzwischen eine Kohlenstoffsteuer. Ob die kommt, ist aber unter Präsident Trump sehr unsicher. Der Klimawandel ist in den USA ohnehin für viele eine Glaubenssache. Der republikanische Kongressabgeordnete Tim Walberg sagte kürzlich, wenn es damit ein echtes Problem gibt, kann Gott das schon richten. Halleluja. Typisch Rechte, wenn etwas intellektuell zu kompliziert wird, greifen sie immer wieder auf Gott zurück und kommen mit frommen Bibelsprüchen, um den Menschen die Gehirne zu verkleistern. Dazu, dass einer größeren Gruppe immer schlechter geht, einer kleinen Gruppe. Ich würde so gerne wissen, warum er bei den Sparpaketen das Geld jetzt immer bei den vielen holt, die nichts haben und nicht bei den wenigen, die alles haben. Nein, haben die Staat es wieder zu stabilisieren, haben sie gesagt, wir müssen sparen und haben bei den kleinen Leuten die Kohle weggeholt. Eines demokratiekonformen Marktes ins Hirn gekommen ist, würde ich sehr gerne mal wissen. Es kann nichts besser werden, weil sie sich alle innerhalb desselben Argumentationskreislaufes des kapitalistischen Wirtschaftssystems bewegen. Bei der Gelegenheit würde ich auch sehr gerne wissen, warum der Deutschlandchef dieser Scheißbank, Alexander Dibelius, der Meinung ist, die Banken hätten keine Verpflichtung fürs Allgemeine. Die Umverteilung von unten nach oben sollte endlich aufhören. Ja. Die Welt ist ein Geschäft. Ja. Man sagt mir, ich sei jetzt zu negativ und alles hängt vom Standpunkt des Betrachters ab. 2013 Babylon, die wenigsten erfassen das. Wir gehen den Bach runter, Nächstenliebe Lachnummer. Und wenn du meinst, alles wär gut, dann hast du was verpasst. Abgefuckt, was für Partys und Champagner. Das ist Mucke, die von unten kommt wie Nappercuts. Saivos überwachen das, denn schon weit fliegen statt Schwalben oder Steinen nur noch Salven durch die Nachbarschaft. Der Mensch erforscht den Weltraum, doch ist im 21. Jahrhundert noch nicht frei vom Rassenhass. Was geht ab? Das hier ist nicht Hollywood. Ich lass mich nicht treiben von Werken, welche die Upperclass erschaffen hat. Die Wut steigt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Proletariat sich erhebt und die Staatsapparate in zwei dieser Star. Gegen Staat und Kapital, komm, arm gegen Reich, gegen Reich, gegen Reich. Das Theater ist vorbei. Öffne deine Augen, sag mir, woran du glaubst. Wir graben nur nach unten, statt nach oben zu bauen. Aus rosa wird grau. Ihr seht nur, was ihr sehen sollt. So sieht es aus. Hoch die Solidarität. Warum glaubst du alles, was man dir erzählt? Schenken wir den Glauben, dann sind wir das Problem. Viel zu extrem. Ich würde gern was anderes behaupten, aber nichts ist okay. Beim Spazieren durch die Stadt sehe ich von Tag zu Tag mehr Pfandsammler und mehr Sportwagen, Chorknaben, Handlanger, randvolle Bäuche und bankrotte Leute. Geschichten des Lebens werden von Tag zu Tag noch krankhafter. Land unter Unterschicht, das Sorgenkind, und die Rettungsboote sind der ersten Klasse vorbestimmt. Tausende verdursten in den Wüsten ihrer Heimat, aber andere tragen Goldkette und bewässern Golfplätze in immer von im System. Das ist nicht mein Land oder dein Land, das ist unser Planet, okay? Auf diesem Weg ins Verderben mussten Millionen sterben, während Politiker uns belügen, ohne rot zu werden. Kapitalismus, das heißt Wachstum. Aber was tun, wenn wir das Maximum erreicht haben? Dann müssen andere Leid tragen. Zeitgeist, Krieg und am Deckmantel Freiheit. Das Theater ist vorbei. Öffne deine Augen, sag mir, woran du glaubst. Wir graben nur nach unten, statt nach oben zu bauen. Aus rosa wird grau. Ihr seht nur, was ihr sehen sollt. So sieht es aus. Hoch die Solidarität. Warum glaubst du alles, was man dir erzählt? Schenken wir den Glauben, dann sind wir das Problem. Viel zu extrem. Ich würde gern was anderes behaupten. Das Theater ist vorbei. Öffne deine Augen, sag mir, woran du glaubst. Wir graben nur nach unten, statt nach oben zu bauen. Aus rosa wird grau. Ihr seht nur, was ihr sehen sollt. So sieht es aus. Hoch die Solidarität. Warum glaubst du alles, was man dir erzählt? Schenken wir dem Glauben, dann sind wir das Problem. Viel zu extrem. Ich würde gern was anderes behaupten, aber nichts ist okay. Die Welt besteht aus einer Gruppe von Konzernen. Es kann nichts besser werden, Und das Unheil anrichtet, und überhaupt würde ich sehr gerne mal wissen, ob der ganze Terrorismus nicht vielleicht ein riesiges Geschäft ist für ein paar wenige, die sich die Taschen das, was sie als Politik bezeichnen. Die glauben immer noch, dass es jeder schaffen kann, wenn er sich so anstrengt. Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Die Arbeitslosigkeit, ist sie besser geworden oder ist es nur umetikettiert worden? Wir haben es wirklich weit gebracht. Warum glaubst du alles, was man dir erzählt? Schenken wir den Glauben, dann sind wir das Problem. Viel zu extrem. Es herrscht Depression. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache. Wir sind hier in dem Hof in der Berliner Krummestraße, in der am 2. Juli 1967 Benno ohne Sorg niedergeschossen wurde. Hier in diesem Hof waren damals Demonstranten, Polizisten in Zivil und in Uniform, Staatsschutzbeamte und auch viele Fotografen und auch mehrere Kamerateams. Es gibt daher von dem Schuss auf ohne Sorg zwar nicht direkte Bilder, aber es gibt eine Menge von Bildern, die in diesem Hof entstanden sind, die zeigen, wie Demonstranten niedergeprügelt wurden. Und eine neue Auswertung dieser Bilder, vor allen Dingen dessen, was im Hintergrund oft geschieht, was bisher nicht beachtet worden ist und auch damals bei den Ermittlungen nicht beachtet wurde, zeigt, dass der Schuss, den der Polizist Kurras auf ohne Sorg abgab, völlig frei und unbehelligt stattfand, nicht aus Notwehr, nicht aus Versehen. Das zeigt insbesondere einen Filmstreifen, ein kurzer Filmschnipsel, in dem man sieht, wie Kurras offenbar mit gezückter Pistole wenige Schritte auf ohne Sorg zugeht, der in diesem Moment von mehreren Beamten gerade zusammengeprügelt wird und ihn in den Kopf schießt und ohne Sorg dann tödlich getroffen hier zusammengebrochen liegen bleibt. man sieht auf den Fotos, wenn man etwa 50 Fotos, die in diesem Hof gemacht worden sind, nebeneinander legt und sich die Reihenfolge der Bilder anguckt, die Filmaufnahmen dazu anguckt, sieht man sehr klar, wie der Schuss auf Benno ohne Sorg fiel. Durch den Polizisten Kurras, indem er wenige Schritte auf ihn zugeht, vom Rasen her kommt, an einem hellen VW-Käfer zeichnet sich schemenhaft seine Pistole, eine Walther PPK ab und ein, zwei Sekunden später fällt der Schuss gezielt auf den Kopf von Benno ohne Sorg. In Kopf aus anderthalb Metern Entfernung in den Hinterkopf. Ja. Und wie das halt so ist in solchen Fällen, dann beginnt der Chorgeist, der Korpsgeist wieder zu walten innerhalb von der Polizei, innerhalb von allen, die irgendwie damit beteiligt waren, und dann sollte das vertuscht werden. Dann kommt er schließlich in den Krankenwagen, dann fährt man los und schließlich am dritten Krankenhaus, wo es erhalten wird, er dann aufgenommen. Die ersten beiden Krankenhäuser haben ihn nicht weitergeschickt aus bösem Willen, sondern die waren voll von Verletzten, die bei der Anti-Schah-Demonstration zusammengeschlagen wurden. Ja, also das war am 2. Juni 1967, vor gestern genau 50 Jahren. Und vielleicht sollte man kurz noch mal sagen, warum das in Westdeutschland, nur sogar in ganz Deutschland, ein wichtiges Ereignis war und ohne dass man viele Sachen nicht begreifen kann, die passiert sind. Also das war denken wir an die Zeit der ganzen 60er Jahre, Studentenbewegung, Adenauer, Kalter Krieg, dann wird 61 die Mauer gebaut. Die Motivation der sogenannten Studentenbewegung, einmal Protest gegen die Elterngeneration mit Nazi-Vergangenheit oder sogenannte Mitläufer nur. Ne? Aber überall steckten sie eben noch drin, die alten Nazis, also sowohl in der Politik wie bei den Unternehmern, wie eben auch bei der Polizei und im Justizapparat. Ne? Und ist ja sowieso, man redet immer von Klassenjustiz, ne? Und das stimmt ja auch, aber es war eben in dieser Zeit nicht nur das, sondern wirklich viele Leute in der Justiz waren alte Nazis, genauso wie bei den Politikern. Kiesinger war damals Zeit der großen Koalition, ja. Auch ein Ex-Nazi. An der Uni das Gleiche. Der Spruch Muff von 1000 Jahren unter den Talaren, wo sie gesprochen haben, eben über die Professoren. Vietnamkrieg gegen die Notstandsgesetze, die verabschiedet werden sollten. Und so hat sich dann die APO herausgebildet, also die außerparlamentarische Opposition. Das war die Situation, also Hetze schon damals von der Springer-Presse insbesondere in Deutschland. Springer hat damals in Westberlin 70% der Medien beherrscht und bezogen auf ganz Deutschland, glaube ich, so zwischen 30% und 40%. Und dann kommt eben der Schah-Besuch in Berlin am 2. Juni. Und in diesem ganzen Kontext war der Schah eigentlich der Stand als Paradebeispiel für die vom Westen unterstützten Diktaturen, ne, auf der ganzen Welt. Der ist ja an die Macht gekommen durch einen Putsch von der CIA organisiert, weil sie den Mossadegh weghaben wollten, um an das Erdöl ranzukommen. Und diese Marionette des Westens, also dieser Schah Reza Pahlavi und seine Frau, die Faradiba, er ist der Schah, der König aller Könige, und sie war die Königin der Regenbogenpresse. Und dann kommt es natürlich zu Protesten, aufgeheiztes Klima, Springerpresse hetzt. Und an diesem Tag wird der Schah also zur Oper gefahren. Er will die Zauberflöte hören in Charlottenburg. Am Nachmittag hatte es schon Demonstrationen gegeben in Schöneberg vorm Rathaus, glaube ich. Und dann der hat eben dann immer dieser Schah seine Truppe mitgebracht, die sogenannten Jubelperser, die ihn, seine Leibgarde quasi, die dann immer geschrien und Beifall geklatscht haben, wenn er irgendwas gesagt hat. Und die sind dann an diesem Tag zu den Prügelpersern geworden, weil sie Holzlatten dabei hatten und damit auf die Demonstranten eingeschlagen haben. Vielleicht einschlagen durften, weil die Polizei haben das erlaubt, haben zugesehen und haben ihnen den Weg freigemacht und haben diese Jubelperser beschützt, falls ihnen da was passieren könnte. Und in diesem Zusammenhang rennt dann eben ohne Sorge in den Hinterhof, um sich in Sicherheit zu bringen, und wie du gesagt hast, wird dann erschossen. Also der hat dann der FU studiert, war 26 Jahre alt, und es war überhaupt in seinem ganzen Leben die erste und einzige Demonstration, wo er hingegangen ist. Ne? Dann diese Vertuschung fing also sofort an, vom ersten Moment an. Es ist überliefert, dass andere Polizeikollegen sofort nach dem Schuss ihn gesagt hat: weg hier, Kuras nach hinten. Ja? Und dann ging's wieder los, Springerpresse hauptsächlich, ne? Diesen langhaarigen Affen ist das Geschrei, das reicht ihnen nicht mehr, sie wollen Blut sehen, in diesem Sinne. Ja? Das war 67, und ein knappes Jahr später wird dann Rudi Dutschke angeschossen, auch in Berlin. Ja, und was hieß es dann für die ganze außerparlamentarische Opposition, dass eben viele gesagt haben, jetzt reicht's, ja, dass sie gesagt haben, mit Demonstrationen kommen wir nicht mehr weiter, der Staat reagiert so, wir müssen uns auch bewaffnen. Also dieses Denken haben in dieser Zeit viele gelernt, ja, und dann sind aus dieser ganzen ABO-Bewegung dann hat sich gewissermaßen aufgespalten. Also einige haben gesagt, wir können nichts machen, wir müssen jetzt in die Parteien eintreten. Zum Beispiel dann andere, ja genau, die haben den Langmarsch durch die Institutionen dann teilweise auch in die SPD eingetreten. Eine andere Fraktion waren die sogenannten K-Gruppen, kleine kommunistische Splitterparteien, und viele andere, Bonofile. Aber das war eben das Neue. Haben dann angefangen, die RAF zu gründen, die Rote Armee-Fraktion, die sogenannte Bader-Meinhof-Bande. Eine andere Gruppe, die auch bewaffneten Kampf vertreten hat, aber eher so, wie soll ich sagen, ideologisch auf dem jetzt reicht's, ja, jetzt machen wir irgendwas. Jetzt, die waren nicht so elitär oder arrogant oder wie die RAF, die Sprache der Verlautbarung von der RAF waren. Kalte Analysen wir sind die Avantgarde, also sehr leninistisch und dogmatisch. Ne? Also insofern waren die anderen sehr viel sympathischer. Und oder revolutionäre Zellen, Rote Zora, das ist alles in dieser Zeit dann entstanden. Ja, gut, also noch kurz zu dieser Bewegung. 2. Juni hat sich, also wie gesagt, so Anfang der 70er Jahre gegründet. Da wurde im Dezember 71 Georg von Rauch erschossen, nachdem dann später das Haus am Marianenplatz benannt wurde. Und die Aktivitäten von dieser Gruppe, die eben sich dann dieses Datum als Name gegeben hat, die waren besonders aktiv, so sagen wir Anfang bis Mitte der 70er Jahre. Der Höhepunkt war ganz klar die Entführung von Peter Lorenz. Das, der waren 2 oder 3 Jahre, Tage später waren Wahlen fürs Abgeordnetenhaus von der CDU und den haben sie dann entführt und also mehrere Genossen und Genossinnen freigepresst. Die wurden übrigens dann irgendwie ausgeflogen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wohin, irgendein arabisches Land, glaube ich, und als Begleiter hatten sie wen? Alberts, den Pfarrer Alberts, der gerade am 2. Juni 67 noch auf der anderen Seite gestanden hatte, aber dann doch einiges gelernt hat aus dieser Zeit und kritisiert hatte, was von Staatsseite aus passiert ist am 2. Juni. Ein paar Namen, Bommi Baumann, Reinders, Inge Wied, Fritz Teufel auch und Till Meyer, also und viele andere noch, das waren, die haben dann Anschläge gemacht auf Einrichtungen der Briten als Protest gegen die Politik der Briten in Nordirland, gegen amerikanische Einrichtungen, gegen Vietnamkrieg. Und die Gegenseite hat sich natürlich auch nicht lumpen lassen. Da wurden mehrere erschossen, gerade von dieser Gruppe, von der Polizei. Ne? Weisbecker, Petra Schelm und so weiter. Und viele wurden dann gefangen genommen, von der Polizei gefasst. Also wie gesagt, einige freigepresst, andere sind ausgebrochen wieder. Die Inge Wied zum Beispiel 2-mal aus der Lehrter Strafanstalt, Frauenanstalt, andere Frauen auch. Und dann, also wo es die RAF schon gegeben hat, Hungerstreik und wer bei dem Hungerstreik stirbt, ist Holger Mainz, ja. Daraufhin wollen sie einen Richter vom Kammergericht entführen und das geht aber schief und der wird dann dabei erschossen. Ja, so viel gerade zum 2. Juni. Als aktuelle Meldung könnte man hier direkt anfügen, dass gestern bei einer Gedenkveranstaltung zum Mord an Benno Ohnesorg der Innensenator von Berlin sich offiziell im Namen des Berliner Senats entschuldigt hat für den Mord an Benno Ohnesorg. Immerhin etwas. Benno Ohnesorg hat auch einen Sohn hinterlassen. Der heißt Lukas Ohnesorg und der ist jetzt 49 Jahre alt. Und der gehört nicht zu den Gewinnern im Leben. Der arbeitslose Programmierer aus Hannover hadert mit seinem Schicksal. Er sagt, es wäre schön gewesen, meinen Vater gekannt und einen Vater gehabt zu haben. Sein Vater starb nämlich vor seiner Geburt. Die Mutter war im 4. Monat schwanger, als die Polizei Ohnesorg erschossen hat. Wie gesagt, am 2. Juni 1967. Ben Ohnesorg wurde gerade mal 26 Jahre alt. Sein Sohn Lukas kam, ja, 4 Monate später zur Welt. Also war die Mutter im 5. Monat. Es ist eine Familientragödie, meint Lukas Ohnesorg. Unsere ganze Familie ist traumatisiert. Meine beiden Onkel und meine Mutter, die ihre Trauma an mich weitergegeben hat. Wir alle. Lukas Ohnesorg sagt über seinen Vater, er wurde nur dadurch bekannt, dass er tot war. Das ist richtig, aber gleichzeitig hat der Tod des Benno Ohnesorg vor 50 Jahren das Land verändert. Du hast den Prozess gerade eingehend geschildert. Der Schuss, den der Kriminalobermeister Kuras auf ihn abgefeuert hat, hallte vielfach nach. Er markiert, so lässt es sich heute erkennen, eine Zäsur zwischen dem noch vom Krieg geprägten westdeutschen Nachkriegsdeutschland und der modernen Bundesrepublik. Tausende Studenten wussten damals, es hätte auch sie treffen können. Noch am selben Abend versammelten sich einige von ihnen, um die dramatischen Ereignisse zu verarbeiten. Gudrun Enslin, damals 26 Jahre alt und Doktorandin der Germanistik, später Mitbegründerin der Roten Armee-Fraktion, drückte die Stimmung vieler Mitstudenten aus. »Mit denen kann man nicht diskutieren. Sie werden uns alle umbringen«, rief Enslin. »Das ist die Generation von Auschwitz.« Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Da habt ihr es, das Argument der Straße. Sagt bloß jetzt nicht, das haben wir nicht gewollt. Zu oft verhöhnt habt ihr die sogenannte Masse, die euch trotz allem heut noch Beifall zollt. Nun wisst ihr es, uns ist es nicht genug, in jedem vierten Jahr ein Kreuz zu malen. Wir rechnen nach und nennen es Betrug, wenn es gar keine Wahl gibt bei den Wahlen. Jetzt schreiben wir die Kreuze an die Wände mit roter Farbe, warum eure Wut? Das ist doch Farbe, aber eure Hände sind seit Berliner Tagen voller Blut. Zerquetschte Schädel stellt ihr zum Vergleich geplatzten Eiern und Tomaten. Das ist nichts neu in diesem Land. Und euch Bahn, die ihr mal anders wart. Was soll man euch noch raten? Genau das ist die Mischung, die wir kennen, gerührt bei kindischer Soreierei. Und das schlägt zu, mitten im Flennen, aus Rotz und Blut ist dieser Brei. Warum, verdammt, seid ihr nicht aufgewacht, bevor die Kugeln trafen? Jetzt denkt an Deutschland in der Nacht und sagt, wer kann noch ruhig schlafen? Und sagt, wer kann noch ruhig schlafen? Es ist Samstag, der 3. Juni 2017. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen möchte ich mit einem Leitartikel, der im Spiegel von dieser Woche erscheint, geschrieben von Frau Juliane von Mittelstädt und der mir sehr, sehr gut gefällt. Es geht um den falschen Feind. Es war ein surrealer Moment. Da stand Donald Trump in einem Festsaal in Riad vor sich die Vertreter von über 50 muslimischen Staaten und rief dazu auf, das Land zu isolieren, das den Terror in die Welt trägt. Er meinte nicht etwa Saudi-Arabien, Libyen, Algerien oder Pakistan, jene Länder, zu denen die Attentäter der Anschläge von New York, London, Paris oder Manchester eine Verbindung hatten oder in denen sie sich radikalisierten. Er meinte Iran, ein Land, dessen Bürger zwei Tage zuvor einen eher moderaten Präsidenten gewählt hatten, keineswegs demokratisch, aber eben halbwegs frei und die an diesem Sonntag noch immer in den Straßen feierten. Das große Weltübel, so sieht es Donald Trump, das ist der Iran. Ein Land, das zweifellos Unheil stiftet im Libanon, im Jemen und vor allem in Syrien. Dort ist die iranische Einmischung besonders fatal und mitverantwortlich dafür, dass sich das Assad-Regime an der Macht halten und seine Bürger abschlachten kann. Der fundamentalistische Islam, der im herrlichen Königreich Saudi-Arabien, so Trump, gepredigt wird, ist der Nährboden für Extremisten in aller Welt. Der derzeitige Qaida-Chef radikalisierte sich im Widerstand gegen das Militärregime in Ägypten, das mit dem, so Trump, fantastischen Kerl Abdel Fattah al-Sisi an der Spitze heute wieder einem repressiven Höhepunkt zustrebt. Die Kaidanah libysch-islamische Kampfgruppe entstand im Kampf gegen Muammar al-Gaddafi. Die Wurzeln des islamischen Extremismus liegt in den autokratischen Staaten des Nahen Ostens, in der Armut, der Unterdrückung, der Perspektivlosigkeit. Von dort breitet er sich aus nach Europa und infiziert junge Briten, Franzosen und Deutsche mit Migrationshintergrund und einem diffusen Gefühl von Diskriminierung und religiöser Mission. Erst war es Al-Qaida, jetzt ist es der IS und vielleicht gibt es bald noch eine andere Nachfolgeorganisation. Um sie zu bekämpfen, braucht es nicht nur eine Antiterrorkoalition, sondern auch einen Kampf gegen die Verhältnisse in jenen arabischen Staaten, die Trump als seine wunderbaren Freunde und Alliierten bezeichnet. Das aber ist nicht sein Ziel. Im Gegenteil, der Präsident versteht sich glänzend mit diesen Despoten. Er freut sich, wenn sie mit ihren Waffenkäufen Jobs in Amerika schaffen. Er fühlt sich wohl in ihren goldenen Palästen, die so ähnlich eingerichtet sind wie sein New Yorker Trump Tower. Die Herrscher der Region können das eigentlich nur als Freibrief für noch mehr Repression verstehen. Kampf gegen den Terror, das ist für sie ohnehin meist nur eine andere Formulierung für den Kampf gegen ihre Kritiker. Die Nachrichten vom Tage, die Tagesschau in 100 Sekunden von der Guten ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Rock am Ring wegen Terrorgefahr unterbrochen. Zehntausende Besucher mussten am Abend das Gelände verlassen. Nach ARD-Informationen waren am Donnerstag zwei Mitarbeiter eines Subunternehmens festgenommen worden. Einer von ihnen soll mit einem sogenannten Gefährder verwandt sein. Verfassungsschutz soll auch Minderjährige beobachten können. Das fordert Bayerns Innenminister Herrmann und verweist auf das islamistische Umfeld. Auch Minderjährige hätten schon schwere Gewalttaten begangen, so der CSU-Politiker. Teile des Personals im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge offenbar nicht qualifiziert. Das berichten die Nürnberger Nachrichten und berufen sich auf einen internen Bericht. Mehr als 450 Entscheider hätten keine Qualifizierung. Sanktionen gegen Nordkorea ausgeweitet. Der UN-Sicherheitsrat stimmte einstimmig für Strafmaßnahmen gegen zwei Staatsunternehmen und mehrere Einzelpersonen. US-Verteidigungsminister Mattis sagte, Nordkorea habe seine Bestrebungen nach Atomwaffen beschleunigt. Dies sei eine Bedrohung für alle. Malta wählt vorzeitig neues Parlament. Premier Muscat hofft trotz Korruptionsvorwürfen gegen seine Familie auf eine Wiederwahl seiner Labour-Partei. Das kleinste EU-Land hat noch bis Ende Juni die Ratspräsidentschaft inne. Das Wetter. Aus Westen vermehrt Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Viel Sonne im Osten und Südosten bei 19 bis 30 Grad. Wir haben es gerade gehört. Rock am Ring ausgesetzt, unterbrochen. Die Veranstalter und die Leute sind natürlich stinksauer. Genaue Informationen gibt es noch nicht, ob da schon eine Bombe oder irgendetwas gefunden wurde, aber da haben sich wohl islamistische Selbstmordfreaks eingeschmuggelt, um da irgendetwas zu veranstalten. Nach Manchester müssen Besucher von Veranstaltungen nun mit Wartezeiten am Eingang rechnen. Dabei ist umstritten, was die Kontrollen bringen. Bei dem Popkonzert in Manchester wurde so gut wie nicht kontrolliert. Die jungen Leute konnten da rein, nach Belieben mit Tüten, mit Beutelchen, mit ihren Gadgets und dann ist halt passiert, was passierte. In Deutschland beginnt die Saison für Festivals und Großereignisse nun mit noch einmal verstärktem Augenmerk auf die Sicherheit. Beim Tourauftakt von Depeche Mode an diesem Wochenende in Leipzig werden die Ordner Besucher abtasten und zusätzlich Metalldetektoren einsetzen. Große Taschen, Rucksäcke und Helme sind verboten. Der Veranstalter Live Nation aus Frankfurt, der neben Depeche Mode auch die Sängerin Ariana Grande in Deutschland betreut, bereitet die Besucher des Festivals Rock am Ring in der Eifel auf Rock im Park in Nürnberg und gründliche Einlasskontrollen und Bodychecks vor. Um rechtzeitiges Eintreffen am Veranstaltungsort wurde gebeten. Mitbringen dürfen die Zuschauer nur Handy, Geldbörse, Schlüsselbund und kleinere Kosmetik- und Arzneibehältnisse. Das heißt, es geht jetzt zu wie am Flughafen. Und das, könnte man sagen, hat Europa und unsere Welt natürlich unglaublich verändert. Das heißt ja immer, der Terrorismus, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns da nicht rausbringen, aber Es wird immer schlimmer, die Menschen fühlen sich immer unsicherer und es gibt immer mehr Kontrollen. Schon nach den Anschlägen von Paris hatten die Veranstalter die Kontrollen verschärft. In der Hans-Martin-Schleyer-Halle und die Porsche-Arena in Stuttgart sollen Besucher nur Taschen mitbringen, die nicht größer sind als DIN A5-Format. Vor einigen Tagen ließen die Betreiber probeweise vor dem Eingang einen Container aufstellen, in dem ein Dienstleister Rucksäcke und Taschen für die Dauer des Konzerts der Band Kiss verwahrte. Beim Wacken Open Air waren im vergangenen Jahr erstmals nur Bauchtaschen zugelassen. Wir stellen für jede Veranstaltung ein eigenes Sicherheitskonzept, sagt Daniel Hopp, der Geschäftsführer der SAP Arena in Mannheim mit bis zu 15.000 Plätzen. Die SAP Arena hat einen Ernstfall bereits hinter sich. Kein Attentat zwar, aber eine Bombendrohung während der Live-Aufzeichnung der Sendung Germany's Next Topmodel. Tausende aufgeregte Teenager mussten 2015 binnen weniger Minuten die Arena verlassen. Eine Räumung ohne Panik, sagt Hopp. Das Entfluchtungskonzept hat funktioniert. Aber er räumt auch ein, eine absolute Sicherheit kann es nicht geben. Wie schwer es ist, großmögliche Sicherheit zu gewährleisten, ohne Besuchern den Spaß am Feiern zu vergällen, zeigte sich am Münchner Oktoberfest, dem größten Event dieser Art. Schon 2010 ließen die Verantwortlichen rund ums Festgelände Straßensperren errichten. Poller und riesige Blumenkübel wurden als Blockade gegen Auto- und Lkw-Suizidattacken aufgestellt. Seit dem Sommer 2016 ist die Theresienwiese umzäumt. Taschen werden kontrolliert, Rucksäcke sind verboten. Eine rund 4 Millionen Euro teure Lautsprecheranlage soll Notdurchsagen auf dem gesamten Festplatz hörbar machen. Die Besucherzahlen gingen 2016 weiter zurück. Das wird's wohl sein. Die Leute werden weniger oder irgendwann auch nicht mehr zu solchen Veranstaltungen hingehen. Was in diesem Rahmen auch natürlich immer wieder bedroht ist, ist die Pressefreiheit. Die Regierung nutzt nun etwas, und zwar das Urheberrecht, um die Verbreitung von Informationen zu verhindern. Ein Gericht muss jetzt entscheiden, darf sie das? Es geht um Folgendes. Im Morgengrauen des 31. Oktober 2010 greifen deutsche Soldaten ein von Taliban besetztes Dorf an. Die erste Schlacht der Bundeswehr in Afghanistan, schreibt der Reporter der Westfälischen Allgemeinen Zeitung WAZ später über seinen Artikel. Gut 300 Fallschirmjäger aus Seedorf sitzen auf der Höhe 432 von ihren gepanzerten Fahrzeugen ab. Sie marschieren in loser Reihe vor. In ihrer rechten Flanke afghanische Truppen, die linke Flanke sichern amerikanische Gebirgsjäger. So schildert die WAZ, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, aus Essen im Jahr 2012. Sie stützt sich dabei auf, Achtung, geheime militärische Lageberichte der Bundesregierung für das Parlament. Der Autor will mit seinem Beitrag zeigen, dass die Bundesregierung am Hindukusch Krieg führt. Die offizielle Version war ja immer nur, wir leisten da zivile Hilfe und helfen den Menschen, eine Demokratie aufzubauen. Dass da Krieg geführt wird, wollte man, und das war Staatsdoktrin, nicht zugeben. Der Autor will mit seinem Beitrag also zeigen, dass da Krieg geführt wird und wurde. Zum Beleg stellt die Zeitung rund 5000 Seiten der amtlichen Berichte ins Internet auf einem eigens eingerichteten Portal. Die Journalisten schwärzten vorher heikle Stellen, um keine militärischen Geheimnisse preiszugeben. Und nun passiert Folgendes. Inzwischen sind sowohl die WAZ-Artikel als auch die Lageberichte offline. Die Bundesregierung ließ deren Veröffentlichung untersagen. Sie verwies nicht auf Geheimnisverrat, weil es Journalisten seit 2012 ausdrücklich nicht mehr verboten ist, auch geheime Informationen zu veröffentlichen. Stattdessen griff das Verteidigungsministerium zu einem Trick und berief sich auf das Urheberrecht an der kruden Militärprosa. Gut. Nun muss der erste Zivilsenat des Karlsruher Bundesgerichtshofs BGH entscheiden. Gibt es auch für solche amtlichen Dokumente den Schutz des Urheberrechts? Und wenn ja, muss dieses zumindest in besonderen Fällen nicht hinter die Pressefreiheit zurücktreten. Sowohl für Journalisten als auch für Behörden könnte das Urteil weitreichende Folgen haben. Zunehmend erlangen Reporter bei ihren Recherchen große Mengen elektronischer Daten und Dokumente, die sie oft zumindest teilweise im Original veröffentlichen. Immer wieder benutzen Behörden, Unternehmen und Privatpersonen das Urheberrecht als Werkzeug im Kampf dagegen. So mahnte das Bundesinnenministerium die Seite fragdensenat.de ab. die eine kritische Stellungnahme des Ministeriums zu einer geplanten Wahlrechtsänderung veröffentlicht hatte. Die Behörde verlor allerdings den anschließenden Prozess um das Zensururheberrecht, so der Internetspott. Thema Spanien. Die spanischen Sozialisten orientieren sich neu. Was bedeutet das? Er ist wieder da. El Guapo, der Schönling, Wirtschaftsprofessor Pedro Sánchez. Am vergangenen Sonntag haben an die 150.000 Mitglieder der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens einen neuen Generalsekretär gewählt. Mit mehr als der Hälfte der Stimmen haben sie ihren alten Chef zurückgeholt, den der Parteivorstand im Oktober zum Rücktritt gezwungen hatte. Der Grund? Sánchez weigerte sich auch nach zwei verlorenen Parlamentswahlen, eine Minderheitsregierung des konservativen Mariano Rajoy zu ermöglichen. Eine pragmatischere Haltung vertrat Frau Susana Díaz, die Regierungschefin von Andalusien. Sie trat jetzt gegen Sánchez an und verlor. Denn die Genossen wollten lieber den roten Rächer. Sánchez wird seine Partei nun wegführen aus der linken Mitte, wo sie einst absolute Mehrheiten erzielte. Weg vom reformistischen Kurs in die sehr linken Gefilde und hinein in einen Pakt mit der Protestpartei Podemos. Sánchez will Rajoy, der durch Korruptionsaffären seiner Partei belastet ist, zum Rücktritt zwingen. Möglicherweise schon im Herbst könnte er sich mit einem Misstrauensvotum den Madrider Abgeordneten als Regierungsalternative vorstellen. Was bedeutet das für Spanien? Zunächst gefährdet Sánchez' neue Strategie die Stabilität des Landes, das sagt Frau Helene Zuber im Spiegel. Allein um den Haushalt für 2017 durchs Parlament zu bringen, muss der Ministerpräsident die Zustimmung der Basken und Kanarier mit teuren Zugeständnissen erkaufen. Wir haben ja nun gesehen, selbst die baskischen Gefangenen werden nun nah ans Baskenland zurückgeführt. Eine Forderung, die baskische Angehörige der politischen Gefangenen seit Jahrzehnten erheben. Plötzlich geht das. Eben weil der Staatshaushalt verabschiedet wurde und die konservativen Basken da ihr Platzett gegeben haben. Doch danach könnte das Blatt sich wenden. Falls Rajoy Neuwahlen ausruft, wäre er wohl der Gewinner. Jawohl, denn mehr als die Hälfte der Spanier ordnet sich der linken Mitte zu. Und die lässt Sánchez nun verwaist zurück, indem er an den linken Rand rückt. Dort erwartet ihn jedoch schon reichlich Konkurrenz. Die Populisten von Podemos, orthodoxe Kommunisten und Separatisten aus dem Baskenland und Katalonien. Ein verzwicktes Panorama hier in Spanien, oder? Ja, also das ist die eine Sache da. Pedro Sánchez, die neue Heilsfigur der sogenannten Sozialisten, der Sozialdemokraten. Also der Martin Schulz von PSOE vielleicht. Aber nee, nachdem, wenn man ihm aufs Maul schaut und sich anhört, was da rauskommt, steht er tatsächlich viel weiter links als Martin Schulz. Aber, also zu der Frage, er wird, wie der Spiegel sagt, er wird diese Mitte verlassen, diese linke Mitte und nach links rücken, das glaube ich noch lange nichts. Also solange er jetzt so daher spricht, will er natürlich hauptsächlich erreichen, die Wählerschaft zurückzugewinnen, die von der PSOE abgehauen ist zu dieser neuen Formation Podemos, ne? Deshalb führt er sich jetzt so auf und gleichzeitig verhandelt er aber mit dem rechten Flügel seiner eigenen Partei, mit denen er sich ja bis vor zwei Wochen noch gestritten hat bei dieser Wahl gegen Susana Díaz. Da versucht er sich jetzt schon wieder auszusöhnen mit denen, also dass die PSOE insgesamt als Partei nach links rückt, das glaube ich noch lange nicht. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Themenwechsel. Die Grünen haben natürlich sehr viele Stimmen verloren bei den letzten Wahlen und da ist das große Zittern in die Glieder der Parteioberen gefahren. Die Grünen konzentrieren sich nun auf ihre Kernkompetenz. Sie setzen im Wahlkampf auf Klimaschutz, E-Mobilität und nachhaltige Landwirtschaft. Sie wollen Geschlossenheit zeigen und haben ein 10-Punkte-Programm bzw. einen 10-Punkte-Plan herausgebracht und der Presse vorgestellt. Die Taz schreibt dazu, zu zahm, zu unauffällig, ohne klare Positionen. So lauten die Vorwürfe, mit denen sich die Grünen seit Wochen herumschlagen. Doch jetzt will die Ökopartei in die Offensive kommen. Die Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir stellten am Mittwoch in Berlin einen 10-Punkte-Plan für grünes Regieren vor. Das ist unser verbindliches Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, sagte Göring-Eckardt. Wer mit den Grünen nach der Wahl im September koalieren wolle, muss bei diesen 10 Punkten entschieden mit uns vorangehen. Mit dem Papier senden die beiden Spitzenleute mehrere Botschaften. Die wichtigste: Die Partei zieht geschlossen in den Wahlkampf. Der Plan hat die komplette Fraktions- und Parteispitze unterschrieben. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und wichtige Landesminister wie der Hesse Tarek Al-Wazir ebenso. Aber auch der einfache Abgeordnete Jürgen Trittin, immer noch ein wichtiger Wortführer der Linksgrünen, unterzeichnete: Wir alle, heißt das, wollen den Erfolg der Grünen. Diese Geschlossenheit ist inzwischen überlebenswichtig für die Partei, die bei 7-8% in den Umfragen dümpelt und sich gerne wegen Kleinigkeiten öffentlich streitet. Die zweite Botschaft des gestrigen Auftritts ist: Die Grünen setzen im Wahlkampf auf Klimaschutz und die Ökologisierung der Wirtschaft. Sie fokussieren sich also auf ihre Kernkompetenz. Es ist kein Zufall, dass sich die beiden ersten 3 Punkte dem Ökobereich widmen. Den Klimaschutz voranbringen, der E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen und die Landwirtschaft nachhaltig machen. Der Plan ersetzt aber nicht das Programm. SPD und Union fehle bei der Energiewende die Ernsthaftigkeit, sagte Göring-Eckardt. Die Energiewende sollte man Profis überlassen, also uns. Allerdings ist der grüne Regierungsplan an verschiedenen Stellen weich formuliert. So versprechen die Grünen etwa, die Ära des fossilen Verbrennungsmotors mit klaren ökologischen Leitplanken zu beenden. Außerdem möchten sie aus der klimafeindlichen Kohle aussteigen und die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abschalten. Die Taz sagt hierzu, der Plan ersetzt aber nicht das Programm. Doch ein taktischer Gedanke wird wohl auch dabei gewesen sein. Wer in der Öffentlichkeit auf Festlegungen verzichtet, hat in Koalitionsverhandlungen mehr Spielräume. Wahlprogramme liest bekanntlich kein Mensch. Göring-Eckardt und Özdemir gelten in der Partei nicht als ausgewiesene Öko-Experten. Göring-Eckardt hat sich in der Vergangenheit viel mit Sozial- und Flüchtlingspolitik beschäftigt. Özdemir profilierte sich eher in der Außen- und Wirtschaftspolitik. Ist das ein Problem in einem ausgewiesenen Öko-Wahlkampf? Die Ökologie sei mit allem verzahnt. Er selbst beschäftige sich seit langem mit dem grünen Umbau der Wirtschaft, entgegnete Özdemir. Jeder Grüne, der für uns Politik macht, muss im Herzen Ökologe sein. Hab Sonne im Herzen. Ne? Ja, noch vielleicht kurz eine zweite Nachricht aus Spanien noch. Wir wollen unsere Hörer ja nicht enttäuschen und das Neueste von der Korruptionsfront erwähnen. Da ist jetzt wieder ein neuer Höhepunkt erreicht. Also seit Rajoy an der Macht ist, jede Woche, jede 3-4 Wochen bis heute immer wieder was Neues. Und jetzt ist also wieder ein Mensch, ein gewisser Herr Moix, bekannt geworden, einer dieser seriösen, gut gekleideten Herren, immer einen ernsten Blick oder auch ein gewinnendes Lächeln auf den Lippen, von Beruf Staatsanwalt, aber nicht irgendein Staatsanwalt, sondern Antikorruptionsstaatsanwalt. Und das ist der Chef von dieser Institution, Antikorruption. Und also das ist ein Früchtchen, wie es im Buche steht. Der, von dem war bekannt, dass er schon von anderen Korrupten, wo die untereinander gesprochen haben, wo dann ihre Korruption bekannt wurde. González, Ignacio González war einer davon. Die wurden abgehört und da haben die sich schon am Telefon überlegt, was für ein Staatsanwalt wäre gut für uns. Und diese Stelle, die war da gerade frei geworden, sagen wir. Und dann haben sie über diesen Mosch geredet. Und also der wäre ideal für uns. Das ist ein sehr seriöser Typ, der weiß, wo es lang geht. Und tatsächlich, er wird dann kurz darauf ernannt von der Regierung. Und also dann eine seiner ersten Maßnahmen, dass er versucht hat, wo gegen diesen anderen Korrupten da ermittelt wurde, zum Beispiel Hausdurchsuchung bei dem zu verhindern. Naja, solche Sachen passieren da. Er wird wiederum geschützt und verteidigt vom Generalstaatsanwalt von Spanien, ein gewisser Herr Massa. Der wiederum untersteht dem Justizminister, einem Herrn Català, und ganz oben steht natürlich Rajoy. Ja? Also alle diese Sachen waren bekannt, man hat die trotzdem im Amt gelassen, aber jetzt nach 3 Monaten im Amt musste er zurücktreten. Aus persönlichen Gründen natürlich, wie immer, ne? Weil es ist bekannt geworden, dass er eine Gesellschaft und Konten hat in, wo? In Panama. Ja? Und natürlich, wie immer, auch zuerst abgestritten. Ich wusste das gar nicht. Ich habe das erst über die Presse erfahren und wo es dann gar nicht mehr zu verbergen war, dann, das war eine Erbschaft von unserem Vater, die dann übergegangen ist an uns Geschwister. Und dann von Journalisten befragt, Herr Mosch, finden Sie es ethisch, dass der Chef der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft in Panama Konten bzw. eine Firma hat und das Hacienda nicht mitteilt? Sagt er dann darauf, ich würde es unethisch empfinden, wenn die Kinder ihre Väter nicht mehr beerben dürfen. So ein Typ ist das, ja. Und jetzt ist er also weg vom Fenster. Dieser glorreiche Richter hatte ja auch versucht zu verhindern, dass Ermittlungsverfahren überhaupt erst eröffnet wurden gegen korruptionsverdächtige Politiker. Und man kann also froh sein, dass er weg ist. Nun ist die Frage, was oder wer kommt nach ihm? Und wo kommt er hin, nachdem er jetzt gehen musste? Er wird befördert zum Tribunal Supremo, zum obersten Gerichtshof. Konstantin Wecker feierte diese Woche seinen 70. Geburtstag. Wir wollen ihn hier kurz ehren, womit? Natürlich mit einem seiner Lieder, mit einem relativ neuen Lied von 2015. Revolution, Konstantin Wecker. Höchste Zeit, Freunde, auch mal Bilanz zu ziehen. Keine Angst, nicht um zu fliehen, sondern einfach mal so zwischendrin nachzufragen, wo ich stehe, wo ich bin. Über 40 Jahre öffentlich geschwitzt, früher oft verbissen, heute auch gern verschmitzt. Wunderbare Nächte mit euch allen, selbst in viel zu kalten Mehrzweckhallen. Herrliche Konzerte voller Glück, die nimmt uns keiner, das kommt tausendfach zurück. Was ist denn nur passiert in all den Jahren? Und welcher Karren ist in welchen Dreck gefahren? Erinnert euch an die Konzerte für den Frieden. Wo sind die Hunderttausende geblieben? Als wir noch standen gegen Abbau aller Rechte, die man sich mühevoll erkämpfte gegen Mächte, die damals doch anscheinend stärker waren, als man es wissen wollte in diesen Jahren. Kann es denn sein, dass nur noch Banken und Konzerne das Sagen haben und wir hören gerne ihre Versprechungen und Lügen an? Ist es doch leichter, sich zu fügen, dann kann man sich weiterhin verstecken und bei Bedarf nach jeder Decke strecken. Was ist passiert? Wie konnte es so kommen? Hat man uns jedes Recht auf Mitsprache genommen? So mancher lebt im Überfluss und sperrt sich ein und wird bald mehr als überflüssig sein. Drum schützen Sie sich mit Privatarmeen. Sie haben aufgehört zu fühlen und zu sehen. Die Gier nach Macht hat Ihnen alles das geraubt, an was ein Mensch sich klammert, was er glaubt, was er voll Sehnsucht tief im Herzen trägt, vor allem, wenn für ihn die letzte Stunde schlägt, wenn er dann weiß, nichts lässt sich transferieren, nur an der Börse lohnt es zu gieren. Jetzt ist man nackt, es bleibt ein letztes Hemd und man verlässt das Dasein ungekämmt. Ich würde Ihnen den Reichtum gerne lassen, die schicken Autos und ihr lautes Prassen. Nur leider kaufen Sie sich unsere Erde und unser Land mit protziger Gebärde und machen sich an schönsten Flecken breit und rauben denen, die seit langer Zeit das Land mit anderen teilen, das Recht, dort weiter zu verweilen. Nur weil die ärmer sind, auch oft verlieren und nicht mit Lebensmitteln spekulieren. Und glaubt mir, Freunde, sollte ich's nicht erleben, dann will ich's gerne meinen Kindern weitergeben. Seid wachsam, tapfer, haltet euch bereit, Mann! Muss das Pack enteignen seinerzeit. Ach, pfeifen wir auf alles, was man uns verspricht, auf den Gehorsam, auf die sogenannte Pflicht. Was wir wollen, ist kein Reformchen und kein höherer Lohn. Was wir wollen, ist eine Revolution. Revolution. Ja, es ist nun wirklich an der Zeit, etwas zu tun gegen die Ungerechtigkeit. Gegen ein abgefragt korruptes System, das kein Problem löst, denn es selbst ist das Problem. Dass eine Welt geschaffen hat, die alles das zerstört, was seit Anbeginn zu uns gehört. Nämlich mit allen jenen mitzufühlen, die ungehorsam sind und zwischen allen Stühlen. Aufrecht gehen und nicht nach unten treten und dabei nicht verlogen um Erlösung beten. Und mit jenen, die für unser Wohlergehen unseren Müll aufsammeln und sehen. Manche nämlich müssen drunten sterben, wo die schweren Ruder der Schiffe streifen. Andere wohnen bei dem Steuer droben. Und sie wollen und wollen es nicht begreifen, dass sich alles ändern muss und wandeln. Und da gibt es nichts mehr zu verhandeln. Kein System ist festgeschrieben in Gestirnen. Alles nur erdacht in unvollkommenen Hirnen. Und drum habt den Mut, steht endlich auf. Wenn der Lauf uns nicht gefällt, verändern wir den Lauf. Uns vernetzen und mit uns beschenken. Nicht gewaltvoll, doch gewaltig an Ideen. Ohne Führer, doch zusammenstehen. Niemand muss sich an Befehle binden. Und so wollen wir die Welt uns neu erfinden. Ohne Gier und ohne Herrschaft, ohne Zwang werden wir zusammen ein Gesang. Denn was wir wollen, ist nicht zu viel verlangt. Haben erst die Liebelosen abgedankt. Ach, Freunde, pfeifen wir auf alles, was man uns verspricht. Auf Gehorsam und auf sogenannte Pflicht. Was wir wollen, ist kein Reformchen und kein höherer Lohn. Was wir wollen, ist eine Revolution. Niemandsland. Letzte Viertelstunde im Niemandsland ist angebrochen. Die widmen wir dem Kino, den Filmen. In Zeiten des abnehmenden Lichts heißt ein Film über die DDR. Ostberlin im Frühjahr 1989. Wilhelm Powileit, hochdekoriertes SED-Parteimitglied und Patriarch der Familie, wird heute 90 Jahre alt. Für die DDR, die Wilhelm aus Überzeugung mit aufbaute, wird es der letzte Geburtstag sein. Lieber Wilhelm, es ist ja nun schon eine schöne Tradition, dass ich dir an diesem besonderen Tag in deinem langen Kämpferleben die besten Grüße der Kreisleitung... Vielleicht du lange, dann setze ich mich erstmal hin. Ich gratuliere dir, Wilhelm, und noch viele Jahre. Du solltest nicht trinken, Irina. Gerade heute nicht. Sascha ist immer noch nicht da. Aber das kalte Buffet ist unterwegs. Da muss doch der Tisch stehen. Ich baue jetzt den Tisch auf. Du baust hier gar nichts auf. Du hast schon genug kaputt gemacht in diesem Haus. Wie schätzt du die politische Lage ein? Das Problem ist, dass das Problem das Problem ist. Ja, Wilhelm und seine Frau Charlotte, einander in inniger Verbitterung verbunden, rüsten sich für Wilhelms Ehrentag. Nachbarn, Genossen und singende Pioniere treten an, um dem Genossen Powileit zu gratulieren und ihm einen weiteren Orden zu verleihen. Das parteikonforme Jubiläumsspektakel nimmt seinen Lauf, bis eine Nachricht wie eine Bombe in die Festgesellschaft platzt. Der erwachsene Enkel Sascha ist nur wenige Tage zuvor in den Westen abgehauen. Geheimnisse brechen sich Bahn und die Veränderung ist nicht mehr aufzuhalten. Es ist die Zeit des abnehmenden Lichts. Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik verleiht Wilhelm Powileit den Stern der Völkerfreundschaft in Gold. Danke, ihr habt genug Fleisch im Karton. Ihr habt die Stimme vielleicht erkannt, es ist natürlich der großartige Bruno Ganz, der da den alten Parteifunktionär spielt. Die Vorlage zum Film lieferte der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete gleichnamige Roman von Eugen Ruge, In Zeiten des abnehmenden Lichts. Der feierte 2017 seine Weltpremiere auf den 67. Internationalen Filmfestspielen Berlins, also der Film. Wo ist Sascha? Unser Sohn Sascha ist abgehauen. Wer die Kinder verliert die Zukunft. Hast du jemals gedacht, dass die Konterrevolution aus der Sowjetunion kommt? Über die DDR wurden schon viele Filme gemacht, über Stasi, Flucht und Verfolgung. Diese Geschichtsfilme dominierten nicht selten. Dass es auch anders geht, zeigt Regisseur Matti Geschonek mit seiner satirischen Farce In Zeiten des abnehmenden Lichts. Wir kennen ja jede Menge DDR-Filme, Das Leben der Anderen, Goodbye Lenin, Sonnenallee, Helden wie wir, Der rote Kakadu, NVA, Bornholmer Straße, Barbara, Der Tunnel. Man kann nicht sagen, dass sich die deutschen Regisseure nicht ausgiebig mit der Geschichte der DDR und dem Untergang des sozialistischen Teils Deutschlands beschäftigt hätten. In den letzten Jahren gehörten außerdem einige der erfolgreichsten TV-Serien zum Themenkomplex DDR, darunter Weißensee, Deutschland 83 oder zuletzt Der gleiche Himmel, um nur drei bekannte Mehrteiler zu nennen. Gut, Werner, das war der Filmbeitrag, den ich gebracht habe. Was hast du? Ankündigung. Eine für morgen Abend. Und zwar jetzt mit dem schönen Wetter fängt es wieder an, umsonst und draußen auf den Plätzen. Da gibt's, wo früher die besetzte Bank war, die gibt's übrigens immer noch, jetzt nicht mehr genau am selben Ort, aber die veranstalten jetzt auch wieder Cineforum. Und im Juni heißt der Zyklus Maniobras de la Repression. Und die machen am morgen Abend um 20.30 Uhr auf dem Plaza de la Revolution diesen irischen Film von Jim Sheridan, In el nombre del Padre. Da geht's also um die sogenannten Guildford Fall, also Nordirland fängt es an, in Belfast, da lebt ein Kleinkrimineller, Jerry Conlon, und die britische Armee hält ihn für einen Heckenschützen. Und dann flieht er und dann gibt es einen Aufruhr, wo unter anderem auch Mitglieder der IRA in Gefahr kommen. Die wollen ihn dafür bestrafen und dann sein Vater schickt ihn dann nach London. Dort wiederum explodieren zwei Bomben bei zwei Pubs und er schläft mit einem Freund zusammen in einem daneben gelegenen Park auf einer Bank, werden festgenommen und verdächtigt und inhaftiert. Ne? Also nicht nur sie, sondern noch mehr Leute. Und die britische Regierung, natürlich wie in Deutschland auch, übrigens zur Zeit von RAF und 2. Juni, ne? Antiterrorgesetze, da wird gefoltert, Geständnisse erzwungen, Ermittlungsergebnisse gefälscht. Und jedenfalls er, sein Freund und noch zwei weitere werden zu lebenslänglich im Knast verurteilt. Sein Vater übrigens auch, ja. Und Vater und Sohn sitzen in derselben Zelle, dann eine hartnäckige Anwältin bohrt über weiter, bis sie dann eine Akte finden. Da hatte die Polizei seither der Verteidigung immer die Akten von einer anderen Person gegeben und dann entdeckt die zufällig die richtige Akte von Gary, also vom Hauptdarsteller, wo dann ausdrücklich draufsteht, not to be shown to the defense, also auf keinen Fall der Verteidigung zeigen diese Akte. Gut, dann gibt es einen neuen Prozess, 15 Jahre später, und drei davon werden freigelassen. Die dann immer noch vor Gericht stehen, die werden freigelassen, aber vorher der Vater von Gary war schon im Knast gestorben. Den, merkwürdigerweise, der wird nicht für unschuldig erklärt. Alle anderen ja. Und also Gary empört, rennt raus, nachdem er dann frei ist und sagt, dass er im Namen seines Vaters weiterkämpfen wird. Daher der Name des Films. Gut, das ist morgen Abend und dann, weil du vorher gerade über DDR und BRD, DDR geredet hast, dieses verhasste DDR-System, BRD, Bundesrepublik ist ja auch ein System, ne? Und jetzt stellt sich dann immer Frage, bist du hier oder auch in der DDR systemkonform oder antisystema? Da gibt's auch was zu diesem Thema System. Und zwar heißt der Film Kein System ist sicher, Who Am I? Und das ist wieder jetzt im Mittwochskino am 7.6. um 20 Uhr im Goethe-Institut. Da geht's um andere Systeme, nämlich um Computersysteme. Ein atemberaubender Thriller aus der Hacker-Szene. Benjamin ist unsichtbar, ein Niemand. Dies ändert sich schlagartig, als er plötzlich den charismatischen Max kennengelernt. Auch wenn beide nach außen nicht unterschiedlicher sein können, so verbindet sie ein gemeinsames Interesse. Fremde Computer knacken. Ein Spiel mit dem Feuer beginnt und es versteht sich von selbst, das Feuer auch verbrennt. Nächsten Mittwoch im Goethe-Institut, 20 Uhr, auf Deutsch mit spanischen Untertiteln, Eintritt frei. Das war's für heute. Wir müssen raus. Werner, tschüss. Mach's gut. Schönes Wochenende. Gehen wir raus. Ich sage noch schnell, was ich heute Abend machen werde. Da gibt's Endspiel in der Champions League. Barca gegen Real Madrid. Nicht Barca, sondern Juve. Ich stelle mir den Spielverlauf so vor. 1:0 macht Dani Alves, früherer Barca-Spieler. 2:0 ein Eigentor von Sergio Ramos. Und dann gegen Ende vom Spiel gibt es einen ungerechtfertigten Elfmeter für Real Madrid. Cristiano Ronaldo ist über die eigenen Füße gestolpert und schießt den Elfmeter dann höchstpersönlich über die Latte. So hoffe ich, dass das Spiel verläuft. Tschüss, Werner. Ich bin für Real Madrid heute Abend und hoffe, dass die gewinnen werden. Eine Meldung, die uns gerade erreicht. Rock am Ring geht weiter nach der Terrorwarnung. Es gab zwar drei vorläufige Festnahmen, doch der Terrorverdacht hat sich nicht erhärtet. Das am Freitag unterbrochene Musikfestival Rock am Ring in meiner alten Heimat, in der Nähe von Bonn und in der Nähe des Nürnbergrings, wird fortgesetzt. Das ist eine gute Nachricht. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Ein wunderschönes Wochenende. Bleiben und werden Sie glücklich und hören Sie alternative Radios, besonders hier Kontrabande FM und Niemandsland. Tschüss. Früher hatte ich mal Arbeit, jetzt lebe ich nur noch von dir. Ein Schlag hat den Verstand erwischt, ich hatte Glück, ihn zu verlieren. Es geht dir gut, wenn sie sagen, dass du gut bist. Es geht dir schlecht, wenn sie sagen, du bist schlecht. Du hörst nur zu, wenn du weißt, dass man dir zuhört. Es ist nur echt, wenn sie sagen, es ist echt. Wenn sie sagen, es ist echt. Wenn sie sagen, das ist falsch, verlogen, erobert und geklaut ist. Und wir trauen uns nicht zu sagen, worauf das hier gebaut ist. Könnte meine Rettung sein. Unter der Wolkendecke ist Platz für alle. Nur wenn es regnet, gehen nicht alle rein. Du kannst spielen, wenn du weißt, wie das Spiel geht. Du kannst dich fühlen, wenn du weißt, wie man sich fühlt. Und du hast recht, wenn du weißt, dass du recht hast. Es ist nur echt, wenn du sagst, es ist echt, wenn du sagst, es ist echt. Zwei sind mit drei, seh ich mich nur alleine. Und der Mann, der auf dem Gleis steht und winkt, tut es für sich alleine. Nimm die Stadt, zieh die Menschen von ihr ab und du hast nur noch Steine. Alleine, alleine. Und wir trauen uns nicht zu sagen. saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.